muss ja groß sein heute, wenn das Spiel beginnt. Seht, wie sie sich drängen, oben auf den Rängen. Es ist wahr, wer wagt, gewinnt. Jetzt wurde Leder, Tore sehen wir jeder. Keiner soll im Abseits stehen. Bringt das Spiel ins Rollen, wie es alle wollen. Lasst euch keinen Ballen gehen. Heute wollen wir sehen, wie die Chancen stehen. Alle fiebern mit zu Haus. Lasst den Fußball leben, Tor muss es geben. Lasst dich einen Ball ins Haus. Unser Herz wird mit euch sein. Nein, ihr spielt nicht allein. Ja, der Fußball ist rund wie die Welt. Das schönste Ziel. Jeder will's erreichen, Hoffnung ohne Gleichen. Fairness gilt in jedem Spiel. Unser Herz wird mit euch sein. Nein, ihr spielt nicht allein. Ja, der Fußball ist rund wie die Welt. Ja, der Fuß.